Anlässlich des 25. Jahrestages der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und des 99. Geburtstages der antijapanischen Heldin Kim Jong-su gab es in den Theatern in der Hauptstadt und den Bezirken die festlichen Darbietungen. Im Großtheater Pyongyang wurde die Revolutionsoper »Ich sehe dem Sieg der Revolution entgegen«, bei der die Künstler des Opernensembles Privada auftreten, und im staatlichen Schauspieltheater das Drama »Blutader« aufgeführt, das die Zementproduzenten von Sangwon darstellt, die durch Gewichtlegung auf Wissenschaft und Technik ihr hohes Produktionsziel erreicht haben. Im Zirkustheater Pyongyang und im Zauberkunsttheater gab es die komplexe Zirkusvorstellung des staatlichen Zirkusensembles und die Zauberkunstdarbietung. Auch in den Bezirken wie Nord-Pyongan, Süd-Nord-Panghe, Süd-Hamgyong und Yanggang fanden die festlichen Darbietungen statt.